Ich connecte auf neues Game, ich will rocken, Baby. So richtig insane, ich verteile Headshots am laufenden Band. Leute, gebt es auf, gegen mich seht ihr kein Land. Ich brauch nur einmal zu aimen und ihr seid weg. Nur bei mir erfüllt die Waffe auch ihren Zweck. Egal was ihr auch macht, ihr kriegt keinen Kill. Denn der einzig wahre, das bin ich, Mr. Skill. Ihr könnt mich kicken, bannen oder einfach nur hassen. Doch den echten Skill könnt ihr nie erfassen. Denn der gnadenlose Ruler, das bin ich. Ihr seid einfach zu schlecht, ihr killt mich nicht. Ich schau um die Ecke, ich sehe ein Gesicht. Ich brauch nicht lange aimen, was für ein Wicht. Ich hau in die Kugel, direkt in den Head. Das Blut spritzt stark und der Gegner ist dead. Ihr seid die fetten Loser, ihr könnt nur noch flamen. Euch bleibt nichts anderes übrig als rum zu lamen. Und wenn ich dann mal snipe, dann heult ihr rum. Denn ich bin Pro-Gamer und ihr seid nur dumm. Ihr könnt mich kicken, bannen oder einfach nur hassen. Doch den echten Skill könnt ihr nie erfassen. Denn der gnadenlose Ruler, das bin ich. Ihr seid einfach zu schlecht, ihr killt mich nicht.